1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ganz pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute wieder. Wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Marc und ist 20 Jahre alt. Hallo Marc. Hallo Domian. Um was geht's? Und zwar, also es ist Heiligabend passiert, da ist mein Vater, hatte dann einen Schlaganfall und Herzinfarkt bekommen. Am letzten Heiligen Abend? Genau, also letztes Jahr ist das passiert. Ja. Und dann mit Rettungshubschrauber ist er dann ins Krankenhaus gebracht worden, ist dann auch operiert worden, ist dann 3 Wochen in Koma verlegt worden. Mhm. So, dann ist er halt nach einer Zeit ist dann in der Reha gekommen und da hatte der einen Herzstillstand gehabt. Mhm. Ja, und jetzt ist er schon fast ein halbes Jahr dann halt weg und jetzt ist der heute halt wieder ins Krankenhaus verlegt worden, weil der diese Schädelplatte, da haben sie den entfernt und das soll jetzt wieder eingesetzt werden. Was haben die genau da gemacht mit der Schädelplatte? Das haben die Hälfte haben die entfernt. Von der Schädelplatte des Kopfes, also Knochen. Genau. Genau, das haben die halt mit Druckentlastung haben die das entfernt. Ja, und er ist dann ohne Schädelplatte aus dem Krankenhaus rausgekommen? Richtig, genau. Also das ist dann halt eingefallen nach einer Zeit, wo das dann alles, die Schwellung weggegangen ist, ist das halt eingefallen. Also das sieht man auch sofort, wenn man drauf guckt. Wie geht das überhaupt denn? Ist das Gehirn nur durch die Kopfhaut geschützt oder wie? Genau, ist ja, die Ärzte sagen halt, das ist eine dicke Kopfhaut. Mhm. Schütze. Also man soll da jetzt nicht so mit der Handfeste draufgehen, nur ganz leicht, aber das hat eine Kopfhaut. Ne? Da kann nichts passieren, also wenn man vorsichtig ist. Wenn man vorsichtig ist, dann passiert nichts, aber wenn man da jetzt irgendwie einen Schlag oder so draufkriegt, dann auf jeden Fall. Ja, na klar. Ja. Im Prinzip liegt das Gehirn ja frei, sozusagen. Richtig. Ja. Da ist ja kein Schutz. In dieser ganzen Zeit, wo hat man diese Schädelplatte aufbewahrt und wie hat man die aufbewahrt? Genau, das ist eingefroren worden. Das ist halt, wo der im Krankenhaus war, wo das repariert worden ist, da haben sie das dann auch eingefroren. Mhm. Das wird da dann in der Zeit jetzt so lange eingefroren. Jetzt halt, wenn der jetzt repariert wird, am Donnerstag sollte das gemacht werden, dann wird das halt wieder aufgetaut und dann wird das reingelegt. Das ist schon verrückt, ne? Was man alles machen kann. Richtig, ja. Dann wird das wieder aufgetaut und eingepflanzt und vernäht und dann hofft man, dass das dann wieder verwächst. Das wird zugetackert. Also nähen können sie nicht, das wird zugetackert. Stimmt, nähen kann man ja gar nicht. Das ist ja Knochengewebe, genau, ja. Ja. Und dann haben wir heute, sind wir dann zum Krankenhaus gefahren und da haben wir mit der Narkoseärztin gesprochen. Und weil er halt diese ganzen Vorerkrankungen hat, ist das schon ein hohes Risiko mit der Narkose und alles. Mhm. Ja. Wie alt ist denn dein Vater? 48. 48. Ja, noch ganz jung. Mhm. Die letzte Erkrankung, du hast gerade so viel aufgezählt, die letzte Erkrankung war? Also der hat Diabetes und ist lungenkrank. Mhm. Halt hohen Blutdruck und der ist nie zum Arzt gegangen, dann wurde das nie festgestellt. Ja, und Heiligabend, da ist man ja ein bisschen viel, und dann schießt das alles in die Höhe und dann ist das halt passiert. Ja. Nein, so. Was ich gerade meinte, das letzte Mal, als er jetzt wieder etwas bekommen hat, das war ein Herzinfarkt oder was war das? Das habe ich nicht gerade ganz richtig verstanden. Genau, also der hatte in der Reha hatte den Herzstillstand. Herzstillstand, so war es, genau. Ja, ja. Mhm. So, und jetzt kommt das Krankenhaus und jetzt muss das alles gemacht werden wieder. Richtig, genau. Und die Narkoseärztin sagt halt, ist ein hohes Risiko wegen den Vorerkrankungen. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Das haben die jetzt nicht gesagt, was da jetzt, aber das sind ja halt diese normalen Nebenwirkungen, was da alles in der Narkose passieren kann. Mhm. Ja. Das ist halt hohes Risiko. Ja. Nicht so, ja. Und, wenn du, jetzt ein, und du machst dir Sorgen. Ja, große Sorgen. Verständlicherweise. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch 2 Brüder, aber ich wohne alleine und da ist ja keiner, mit dem ich jetzt hier so reden kann. Achso, du wohnst gar nicht mehr zu Hause? Nee, ich bin schon seit 2 Jahren bin ich ausgezogen und wohne halt alleine. Mhm. Sind denn deine Eltern zusammen noch? Ja, die sind noch zusammen. Und wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Ganz gut. Also es war ja nicht immer einfach, aber jetzt, wo ich ausgezogen bin, ist es auf jeden Fall viel besser geworden. Mhm, mh. Was machst du beruflich? Ich bin im Krankenhaus tätig. Ah, dann bist du ja ein Mann vom Fach. Was genau machst du da? Was genau machst du da? Ich mache da ein freiwilliges soziales Jahr. Ah, super. Ja. Respekt. Ja. Ja. Dann sieht man halt auch schon viel, ne? Absolut, da sieht man viel. Und die Erfahrungen, die man da sammelt, die sind schon wichtig fürs Leben. Das sollten eigentlich viele Leute machen. Das ist schon eine gute Sache. Genau, also ich habe jetzt auch noch nie jetzt jemand gesehen, wo halt diese Schädeldecke da fehlt. Habe ich noch nie gesehen. Mhm. Das erste Mal. Machst du dein soziales Jahr in diesem Krankenhaus, wo auch dein Vater operiert wird? Nee, das ist im anderen Krankenhaus. Ja. In welchem so seelischen Zustand ist denn dein Vater zurzeit? Also, ja, was heißt in welchem Zustand? Also jetzt nicht in so einem guten. Er kann jetzt auch nicht sprechen und nicht laufen, weil der halbseitig gelähmt ist. Achso, er kann nicht sprechen? Nee, also nur ganz wenige Sätze. Mhm. Ja, ich meinte so mit seelischem Zustand, welcher Stimmung er so ist. Ist er sehr niedergeschlagen oder hast du den Eindruck, dass es schon ein Kämpfer ist und er möchte auf jeden Fall nach vorne schauen? Also ich habe heute mit ihm gesprochen und also er meinte jetzt, wenn jetzt eine Reha kommt, möchte der auf jeden Fall nicht. Aber er wird jetzt auf jeden Fall kämpfen, dass er das jetzt auch alles überlebt. Ne? Ja. Wann ist jetzt genau die Operation? Die sollte Donnerstag gemacht werden. Also die Ärzte sagen, wenn jetzt kein Notfall oder so kommt, dann wird das auf jeden Fall Donnerstagmorgen gemacht. Da wird dann ausschließlich die Schädeldecke wieder implantiert. Genau. Mhm. Und danach muss man dann sehen, wie es weitergeht mit ihm. Richtig. Besteht denn die Chance, dass er sich wieder richtig bewegen wird können? Nee. Das nicht? Wenig Hoffnung. Besteht denn die Chance, dass er wieder sprechen wird können? Muss man abwarten, die Zeit. Mhm. Die Ärzte können jetzt auch nicht sagen, er kann das wieder, aber man muss die Zeit abwarten. Also hat es ihn schon sehr heftig getroffen, das muss man sagen. Ja. Also es ist jetzt auch erster Schlaganfall und direkt so heftig gewesen, dass es... Mhm. Hast du ihn denn in der Reha oft besucht? Ja, da waren wir oft. Ja. Das ist natürlich für jemanden, der so krank ist, eine ganz große Stütze, wenn die Familie zur Seite steht und wenn er viel Besuch bekommt. Das hilft schon, das motiviert schon sehr, als wenn man ganz alleine da steht. Richtig. Mhm. Aber ich mache mir auch noch Sorgen um meine Mutter, weil die möchte den, also wenn er jetzt nach Hause kommt, dann möchte die den halt pflegen, weil der hat ja diese Pflegestufe 3. Mhm. Und die möchte den dann halt alleine pflegen und dann machen wir uns halt schon Sorgen, weil die ist jetzt schon, wenn er spricht oder so und die versteht ihn nicht, dann geht die schon in die Decke. Und wenn er dann 24 Stunden zu Hause ist, das wird sie im Leben schaffen. Also sie geht in die Decke, weil sie dann das nicht versteht und nervös wird, meinst du? Richtig, ja, und dann wird er halt sauer. Ist ja normal, wenn mich keiner versteht, dann wird er auch sauer. Ja. Naja, aber man muss es ja erstmal versuchen und er will ja sicher auch nach Hause. Ja, das möchte er auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht gibt es ja doch noch eine Besserung, eine kleine Besserung, dass er sich vielleicht ein bisschen mehr verständlich machen kann. Das wäre ja schon das wäre ein Fortschritt. Das möchten wir hoffen, ne? Ja. Also Marc, da drücken wir mal für Donnerstag alle die Daumen, dass diese Operation auf jeden Fall gut verläuft und vor allen Dingen dann auch noch danach, dass es dann doch, wenn es nur ein kleines bisschen besser wird, das ist dann unter Umständen ja schon eine große Erleichterung. Genau. Halt nur die Daumen drücken. Ne? Drücken wir alle die Daumen und dir weiterhin gute Erfahrungen in deinem sozialen Jahr in der Klinik, in der du arbeitest. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns hier kostenfrei erreichen könnt, wenn ihr das gerne wollt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Hier ist Tobias. Tobias ist 33. Guten Morgen, Tobias. Ja, guten Morgen, Jürgen. Tobias, um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein ziemlich schweres bzw. dickes Problem, nämlich mich selbst. Und zwar bin ich 1,83 Meter groß und wiege mittlerweile 156 Kilo. Ist schon ganz, ganz ordentlich. Das ist eindeutig zu viel. Also ich habe einen Body Mass Index, der liegt über 46. Mhm. Und das haut nicht nur aufs Gemüt und auf die Psyche, sondern auch auf die Gesundheit. Ich wäre da vor einem Jahr fast dran gestorben. Warum? Was ist passiert? Ja, ich habe selber eigentlich gar nicht so mitgekriegt. Ich bin durch die Innenstadt gelaufen und bin eigentlich erst wach geworden, als der Notarzt mich behandelt hat. Ich bin einfach zusammengekippt und habe selbst das Fallen nicht mehr mitbekommen. Ein Kollaps war das? Ja, also die Ärzte waren sich nicht sicher. Die haben erst gedacht, vielleicht Herzinfarkt oder Gehirnschlag oder sonstiges. Mhm, ich habe das Fallen selber nicht mehr mitgekriegt. Ich habe auch nicht das selber so in dem Sinne realisiert, sondern bin dann halt ins Krankenhaus gekommen, wo man mich dann versucht hat zu untersuchen, was auch eine Riesenprozedur war. Weil du so füllig bist. Ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der eine riesen Fettschürze trägt oder sonstiges. Ich bin schon immer stimmig, ist alles bei mir ein bisschen größer. Ich habe auch Schuhgröße 50. Oh. Ja. Also es ist schon, sag ich mal, auf das Gewicht gut verteilt, ja. Aber es ist eindeutig zu viel und die Pumpe leidet natürlich. Was war es denn gewesen? Weswegen warst du zusammengesackt? Das haben die Ärzte bis heute noch nicht rausgefunden. Ach so. Was sie rausgefunden haben, ist, dass ich also, nachdem ich dann im Schlaflabor war, eine Herzkatheteruntersuchung hatte und sämtliche andere Sachen, dass ich also eine Adipositas per magna habe, also eine schwergradige Fettleibigkeit aufgrund meines Übergewichts, dass ich mittlerweile eine schwere Depression dadurch kriege. Ich bin auch jetzt ein gutes Jahr krankgeschrieben. Was bist denn du vom Beruf? Also ich habe erst studiert und habe dann später eine Bäcker- und Konditorlehre gemacht, Meister gemacht, ja. Habe aber extra wegen meines Übergewichts 2007 den Beruf gewechselt und arbeite jetzt eigentlich im Büro. Im Moment ja halt nicht, weil ich krank geschrieben bin. Hatte das Übergewicht, das ist jetzt, entschuldige, die saloppe Assoziation, hat das Übergewicht mit dem Beruf des Konditors zu tun, dass du da zu viel genascht hast? Nein, eigentlich nicht. Ich habe schon immer gerne gegessen und ich habe dieses Sättigungsgefühl nie gehabt. Das heißt, du bist schon sehr lange übergewichtig? Ja, also in Behandlung bin ich jetzt seit 2005, was es angeht. Also ich habe Kuren gemacht, ich habe Ernährungstherapie gemacht, Verhaltenstherapie gemacht, Sport. Alles ist genutzt. Krankengymnastik, ja, es ist immer mal so, dass man gewisse Erfolge erzielt hat, so zwischen 5 und 10 Kilo. Mhm. Aber der langanhaltende Erfolg, der blieb halt aus. Warst du denn mal früher, weiß ich jetzt, so mit 16, 17 mal rank und schlank? Ja, ich habe, also schlank würde ich nicht sagen, aber ich habe so bis ich 18, 19 war, lag ich immer so bei 90 Kilo. Mhm. Also so sage ich mal, 89, 90 mal 92 Kilo. Ja. Das hatte sich eigentlich noch relativ gut verteilt. Ja. Also der schlankste war ich nie. Ja. So, jetzt ist dieser Vorfall da, als du in der Stadt zusammengebrochen bist. War das so der letzte Warnschuss für dich, dass etwas geschehen muss? Ja, das hat mir die Augen geöffnet, weil die tollsten Sachen, die kommen mir eigentlich noch, oder die schlimmsten. Ich habe jetzt bin jetzt, wie gesagt, ein Jahr krankgeschrieben, mehr oder weniger, und habe seitdem fast gar nicht mehr geschlafen. Aus folgendem Grund, die haben mich komplett untersucht, ich war dann im Schlaflabor und die haben halt festgestellt, dass ich nachts Atemaussetzer habe, also eine, wie gesagt, so eine Schlafapnoe, und die aufgrund meines Gewichtes so ist, wenn ich auf dem Rücken liege, dass meine Lungen sich so zusammenpressen, dass ich aufhöre zu atmen und davon aber nicht wach werde. Ja. Das heißt, ich habe so diese REM-Phasen, Erholungsschlaf, die Personen haben, um sich nachts zu regenerieren, habe ich gar nicht. Und habe dann jetzt so ein Beatmungsgerät bekommen. Aber warum kannst du denn dann nicht schlafen? Ja, also ich weiß es nicht. Ist das, also, eine seelische Geschichte, dass du Angst hast zu sterben im Schlaf? Also ich habe tierisch Angst vor einem Herzinfarkt oder vor einem Hirnschlag. Ja, das ist so. Weil im Schlaf? Die haben das gemessen bei mir, dass ich Atemaussätze habe. Aber du hast ein Beatmungsgerät. Ja, aber das heißt, wenn du 3 Minuten nicht atmest und dann von der Maschine beatmet wirst, das ist schon... Passiert das schon mal? Ja, fast jede Nacht. Also die Maschine, die läuft ja die ganze Zeit, die pumpt. Das ist ein sogenanntes BPAP-Gerät. Das ist also... Eine Maschine, die mir mit Kraft dann kraftvoll die Luft auch in die Lungen drückt, damit ich überhaupt atme. In dem Moment wird man wahrscheinlich ein hellwach, wenn man da plötzlich sowas reingepumpt kriegt und ja, man hat so ein bisschen gedämmert. Ja, genau. Also ich gehe davon aus, dass du schon in diesem Jahr, du hast schon etwas geschlafen, aber du hast schlecht und wenig geschlafen. Ja, das ist immer so. Sonst würden wir beide uns nicht unterhalten, wenn du gar nicht geschlafen hättest. Ja, also dass man gar nicht schläft, das stimmt nicht. Es ist so, das sind Phasen, dass man einnickt vor Erschöpfung, mehr oder weniger. Die liegen im Schnitt so zwischen 15 und 20 Minuten in das Phasen. Aber dass man jetzt sich hinlegt und erholsamen Schlaf hat oder allgemein in diese REM-Phasen kommt, wo man erholsamen Schlaf hat. Das heißt, du fühlst dich letztendlich jeden Tag wie gerädert. Ja, weil der Kreislauf und das Herz natürlich nachts immer einen Marathon fährt, ne? Mhm. und läuft. Ich stelle mir das gerade wirklich richtig gruselig vor. Ich lieg da und bin irgendwie ein bisschen eingeschlafen und plötzlich wupp geht diese Maschine an und pumpt mir die das Luft aus. Die ganze Zeit, aber dann kommt richtig, presst die dir. Ja genau, dann presst die mir richtig Luft rein. Ja, das, ja, dann ist man doch erschrocken und fühlt sich gleich wieder, als wäre man dem Tod von der Schippe gesprungen. Ja, genau so ist es. Und zumal man auch nicht alleine im Bett schläft. Mittlerweile habe ich also so ein Gerüst aus diversen Schaumstoffkeilen, damit ich ja nicht in Rückenlage komme, um die Gefahr zu minimieren. Und also kann man sagen, kommt zu dieser großen Problematik, dass du so übergewichtig bist, auch noch diese seelisch-psychische Komponente hinzu? Ja, man hat depressive Phasen. Also wenn ich nicht jemanden in der Family hätte oder eine Family hätte, die mich da so auffangen würde, dann hätte ich mich also vor einem Jahr bestimmt schon irgendwie von Zug geschmissen oder so. Du hast keine Freundin, keine Frau? Doch. Ich habe eine Lebenspartnerin. Am Anfang haben wir noch drüber gelächelt, als das Gerät dann kam. Die wohnt auch mit dir zusammen. Ja, sicher. Ja. Haben wir gesagt, jetzt spielen wir Astronaut, ziehen das Ding an und aber. Ja, da lacht man dann nicht lange drüber. Schlaft ihr in einem Zimmer? Ja. Ach. Ja. Macht dieses Gerät denn keine Geräusche? Nein, das ist fast lautlos. Das heißt, deine Partnerin kann normal schlafen? Ja, das kriegt sie also gar nicht mit. Zumal ich ja, wie gesagt, ich habe im Endeffekt fast so einen Tagesablauf wie du. Also ich gehe sehr spät ins Bett, wirklich bis zur Erschöpfung, bis ich mich nicht mehr halten kann und versuche dann wenigstens die Zeit ein bisschen zu nutzen. Ne? Also ist die Freundin schon wieder aufgestanden, wenn du dann eigentlich ins Bett gehst? Ja, ungefähr, steht sie bald auf? Dann. Ungefähr so. Ja. So, was soll jetzt geschehen in Sachen Abnehmen? Was sind deine Pläne? Wir haben die normalen Sachen haben wir versucht. Abnehmen, Sport, Ernährungstherapie und zwar über Jahre. Ja. Das hat nicht geklappt. So ein Bootcamp für Dicke gibt es nicht in Deutschland. Tobias, lass mich fragen. Wenn du wirklich ganz gezielt und wirklich ganz diszipliniert weniger isst und deinen Speiseplan reduzierst und du weißt alles, was man machen muss, dann muss man doch abnehmen. Ja, am Anfang ist es aber nur Wasser, Jürgen. Ja gut, am Anfang, aber irgendwann muss es dann noch mehr werden. Ja. Oder wirst du dann doch wieder schwach und isst Pralinen, Pommes und trinkst Cola? Nein, Cola, das habe ich zu Bäckerzeiten noch getrunken. Das habe ich also komplett wirklich komplett umgestellt. Also Klartext meine Frage, hast du immer wieder doch Ausreißer, dass du Sachen isst, die du nicht essen solltest? Ja, schlechte Tage hat jeder. Ja. Das darf natürlich nicht passieren. Ja. Ist einfach gesagt. Ist wirklich einfach gesagt. Zumal wie lange bist du denn jetzt auf diesem Gewicht, 156 Kilo? Ja, ungefähr 2 Jahre. Keine nennenswerten Schwankungen? Plus minus 10 Kilo. Aber das heißt, sagt mir jetzt auch, dass du im Moment nicht diszipliniert isst. Ja, im Moment esse ich wenig. Ich habe also im Moment 900 Kilokalorien am Tag. Also ich habe einen Kühlschrankdoktor da gehabt. Ich habe eine Ernährungspyramide, ich habe Ernährungsberatung gemacht. Ich nehme das schon sehr, sehr ernst. Du kennst das ganze Programm innen auswendig, höre ich schon. Ja, nee, auswendig nicht, aber ich habe es halt mitgemacht. Ja gut, aber du weißt Bescheid, was man machen muss. Ja, ja. Aber es funktioniert ja nicht. Was könnte dir denn helfen? Ja, ein Magen-Bypass. Ah ja, das ist eine Überlegung. Ja, das habe ich alles versucht, hat der MDK letzte Woche abgelehnt. Das war auch der Grund meines Anrufes. Er hat mir also im Endeffekt innerhalb von 12 Minuten, innerhalb einer Begutachtung, die komplette Lebensqualität für die nächsten Jahre erstmal entzogen. Also das war so eine Chance, die ich gesehen hatte. Zumal ich habe, wie gesagt, mehrere Baustellen habe. Ich kriege also meinen Alltag selber gar nicht geregelt. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Ich kann nicht einkaufen gehen. Mir fällt alles aus der Hand. Ich darf kein Auto fahren, weil immer noch diese Einschlafattacken ab und zu einen Tag über passieren, dass ich auf einmal einnicke. Ach so. Und wenn es nur Sekunden sind. Ach so. Man darf also kein Fahrzeug führen, gar nicht. Aber gehen kannst du. Du kannst schon alleine rausgehen. Das geht schon. Ich kann ganz normal laufen, also spazieren in einem normalen Rhythmus. Das mache ich auch, um mich überhaupt zu bewegen. Ja. Aber jetzt aktiv Sport machen oder so, außer Krankengymnastik geht gar nichts. Bist du in einer psychologisch-psychiatrischen Behandlung auch? Ja, auch seit 2007. Und alle Ärzte und alle Gutachter haben diese OP empfohlen, die haben Gutachten geschrieben. Ich bin bei Ernährungsspezialisten gewesen, ich habe Professoren von der Schlafmedizin gehabt, die das empfohlen haben. Wie, und dann wird es trotzdem abgelehnt? Ja, und zwar mit einer ganz tollen Begründung. Begründung ist mehr oder weniger, ich hätte ja noch ein normales Gangbild, hätte also noch keine Schwierigkeiten an den Weichteilen oder am Weichteilmantel, wie man das nennt. Also ich habe keine Fettschürze in dem Sinne, sondern mehr so ein Ballonbauch, wenn man das... Das heißt, im Klartest fressen sie sich noch mehr was an und dann erlauben sie es. Die haben klipp und klar gesagt, sie haben noch keinen Herzinfarkt und keinen Hirnschlag gehabt. Zucker haben sie auch nicht. Sie haben zwar einen Bluthochdruck, ich muss zweimal Mittel gegen Bluthochdruck nehmen. Das ist schon zynisch, ne, wenn man das hört. Ja. Das Zynischste, was noch kam, ist, dass die mich versucht haben, in der Klinik in so eine Röhre zu stecken, um Bilder zu machen vom Hirn, also vom Kopf, ein Schädel-CT und ein Angio, um zu gucken, ob da irgendwelche Schädigungen schon vorgefallen sind aufgrund der Atemaussetzer, die ich nachts habe. Und ich komme in diese normale Röhre gar nicht rein. Es gibt so mobile Röhren für OP-Tische, die man dann um den Tisch rumfahren kann, die sind aber sehr selten, da habe ich gar keine Termine gekriegt und ich wohne etwas ländlich. Im Münsterland und ist wirklich kein Witz. Die haben also mir eine Überweisung geschrieben zum Röntgen in dieser Röhre in die Pferdeklinik. In die Pferdeklinik? Ja. Und das ist sehr, sehr demütigend. Das ist demütigend. Ja. Tobias, wir werden uns mal jetzt im Hintergrund schlau machen, ob was man unternehmen kann, wenn man eine solche Absage bekommen hat. Das wäre nett. Ja, das machen wir jetzt mal. Und dann werden wir uns gleich im Laufe der nächsten halben Stunde bei dir melden und dann im Hintergrund weiterreden. Das okay? ist cool. Ich kann nur allen Leuten sagen, das war eigentlich so ein Statement, was ich vielleicht noch kurz loswerden darf. Jürgen, Leute, die sagen, oder die dick sind, die sagen, ich bin glücklich, kann ich mir persönlich nicht mehr vorstellen. Ich wäre gerne schlank und kann nur an alle Zuhörer und Zuschauer sagen, nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Verzichtet auf die Chips abends vom Fernseher, trinkt lieber ein Glas Wasser und esst ein Stück Obst. Das sind riesige Probleme. Ja. Das ist ein Rattenschwanz, das nimmt kein Ende. Absolut. Tobias, du legst bitte auf, wir melden uns gleich. Gerne. Und ich hoffe, dass wir dir weiterhelfen können und wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke fürs Gespräch, Jürgen. Sehr gerne, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema, mein Leben ist in Gefahr. Und ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die zurzeit von jemandem so ernsthaft bedroht werden, dass ihr Angst um euer Leben habt. Oder ich möchte gerne mit Leuten reden, die in einer sehr gewalttätigen Beziehung leben und auch Angst um ihr Leben haben. Und mit Leuten, die so schwer krank sind, dass sie auch sagen, ich habe Angst um mein Leben. Vielleicht steht ihr vor einer sehr schwierigen Operation, die äußerst lebensbedrohlich ist. Vielleicht seid ihr in der Endphase einer sehr schweren Erkrankung und sagt auch, jetzt ist mein Leben wirklich in Gefahr. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie es weitergehen soll. Wenn ihr gerne morgen mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch. Mein Leben ist in Gefahr. Ihr könnt euch schon per Mail anmelden, domian@wdr.de oder gerne morgen auch ab 0 Uhr anrufen. Wie immer sind die Leitungen geschaltet oder während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. So, heute und jetzt weiter mit der freien Themennacht. Hier ist Dennis. Dennis ist 22. Hallo Dennis. Hallo Domian. Dennis, um was geht's bei dir? Es geht ehrlich gesagt um mein Sexualleben. Das ist ein bisschen viel eingeschlafen. Das ist sehr unregelmäßig. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich weiß einfach nicht mehr, wie ich das noch ein bisschen in die Reihe kriege. Ich habe da schon versucht, ein bisschen Abwechslung reinzubringen, indem ich das ein bisschen schön gemacht habe, romantisch gemacht habe. Ja, dann bin ich eine andere Schiene gefahren, habe es ein bisschen aufregend gemacht. Lass mich mal erst mal fragen, bist du in einer Beziehung? Ja, ich bin in einer Ehe sogar. Eine Ehe? Schon? Ja. Wie lange schon? Das sind jetzt gute anderthalb Jahre. Ja. Und war das am Anfang mit deiner Frau besser? Ja, wesentlich. Und seit wann ist es schwierig? Jetzt ein gutes Dreivierteljahr, würde ich sagen. Ist ja auch schon eine ganze Zeit, wenn ihr erst anderthalb Jahre verheiratet seid. Wie lange kanntet ihr euch vorher? Wir kennen uns, wirklich kennen tun wir uns seit 2006. Und wie lange seid ihr zusammen? Ende 2008, also gute zweieinhalb Jahre. Ah ja. Wie erklärst du dir das? Hast du keine Lust mehr auf deine Frau? Nee, im Gegenteil. Ich habe sehr viel Lust auf meine Frau. Aber? Hat sie keine Lust auf dich? Doch, grundsätzlich ja. Es funktioniert einfach nur nicht immer. Das hängt wohl, ich hatte mich mit ihr mal zusammengesetzt. Wir hatten da schon mehrere Gespräche geführt. Mhm. Und das hängt wohl mit ihrer Vergangenheit zusammen. Da müssen Dinge vorgefallen sein, die sehr unschön sind. Mit wem habt ihr euch zusammengesetzt? Ich mich mit ihr, wir hatten uns... Achso, du hast mit ihr, verstehe. Ja, genau, ich habe mich mit meiner Frau mal hingesetzt und habe sie mal gefragt, hey, hör mal, wie sieht das aus, wo kommt das her, hast du keine Lust auf mich? Ja, also im Klartext sieht das so aus, dass du gerne schon öfters würdest wollen, aber sie geht zurück, sie möchte es nicht. Ja, so ist es. Es ist auch aufgrund meiner Schichtarbeit habe ich schon die Vermutung gehabt, etwas schwieriger, weil da wir auch zwei Kinder haben, wenn ich jetzt dann aus der Nachtschicht komme, dann lege ich mich meistens mittags ins Bett. Ihr habt schon dann zwei Kinder? Dann sind die Kinder auf. Ja, der eine ist von hier. Der zweite, der ist von mir. Nur ich fühle mich dem Kind so verbunden, weil er auch seinen eigentlichen Erzeuger gar nicht wirklich kennt. Wie alt sind die Kinder? Der Große wird jetzt 3 und der Kleine ist 8 Monate. Ah ja, na gut, das hat ja eine richtig intakte Familie mit allem drum und dran und allem Stress und alles, was man so erledigen muss. Richtig. Und du bist Schichtarbeiter auch noch. Ich habe Schichtarbeit, ja. Das heißt, das ist natürlich auch belastend für die Familie. Du bist nicht oft da und... Ich bin eigentlich schon regelmäßig da. Es ist halt nur immer aufgrund, jetzt nichts gegen meine Kinder, um Gottes Willen, aber das macht es natürlich auch immer etwas schwieriger. Ja. Wie ich gerade gesagt habe, ich komme aus der Nachtschicht, dann gehe ich meistens um die Mittagszeit rum, dass ich abends wieder fit bin, wenn ich zur Arbeit fahre. Dann sind die Kinder natürlich da. Die sind auf, die sind wach und da funktioniert das halt auch nicht eben so. Ne? Also es ist schon rein praktisch gesehen, ist der zeitliche Rahmen sehr begrenzt, wo ihr Sex haben könntet. Richtig. Ja? Aber da ist noch was anderes auch noch im Busch. Was hast du für eine Vermutung, was da los ist was da passiert ist bei deiner Frau? Das Kuriose ist, es hat mich ein bisschen Zeit gekostet, aber nachher hat sie sich geöffnet und hat mir gesagt, was da vorgefallen ist. Und ich weiß einfach nicht, ich bin schon vorsichtig und langsam und einfühlsam und trotzdem, es wechselt halt. Mal ist es ein bisschen mehr, dann ist es wieder weniger. Dann werden die zeitlichen Abstände etwas größer. Ja, was ist denn vorgefallen? Sie ist von ihrem Ex-Schwiegervater, ich sag's mal, unsittlich berührt worden. Mehrere Male, mehrfach. Und das hat sie bis heute nicht wirklich verkraftet. Und auch nicht wirklich verarbeitet in dem Sinne, dass sie sagen kann, so, dieser Abschnitt ist jetzt weg. Ich habe jetzt einen neuen Mann, eine neue Familie. Ja. Wie lange liegt denn das zurück? 8 Jahre. 8 Jahre? Wie alt ist denn deine Frau? Meine Frau ist schon 31. 31? Ah, ja. Naja, okay. 10 Jahre Unterschied ist ja noch okay. Wir haben da so kein Problem mit. Nein, das war absolut. Anfang an nie ein Problem und das ist auch bis heute kein Problem. Unsittlich berührt heißt, ist es nicht zu einer Vergewaltigung gekommen? Nein. Aber dennoch? Hat sie Spuren hinterlassen. Ja. Das sind Spuren, wo sie selber sagt, dass es sie ärgert, dass ich als ihr Ehemann mit darunter leide. Das ist ihr selber bewusst und das tut ihr auch selber weh, aber sie kriegt es nicht wirklich geändert. Würde zwar gerne, aber sie kriegt es nicht geändert. Wie erklärst du dir, dass dann so die Anfangszeit bei euch sexuell gut lief? Keine Ahnung. Frisch verliebt, neuer Partner, neues Leben. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Oder hat sie dir da vielleicht auch was vorgespielt? Was ja gar nicht verwerflich wäre, in Betracht ihrer Geschichte. Ist schwer einzuschätzen. Es ist allein deswegen schwer einzuschätzen, weil es auch, wie gesagt, es ist sehr wechselnd. Häufig, ab und zu kommt es vor, da läuft es rund, absolut, volles Rohr, sage ich mal. Da läuft es wirklich rund, ohne Probleme. Und dann kommt wieder so eine Phase, da wird es wieder wenig. Aber ich meine, sie ist ja schon weit, oder ihr seid ja weit. Ihr habt darüber geredet, sie hat das gesagt, woran es liegt. Und ihr ist das völlig bewusst alles. Ja. Sie kann das nur nicht verarbeiten. Das ist das Problem, offensichtlich. Richtig. Ist sie denn so ein Typ, wenn du ihr vorschlagen würdest, pass mal auf, geh doch mal zu einem Therapeuten und lass das einfach mal richtig behandeln und setz dich... Das möchte sie nicht, das ist das Problem. Warum nicht? Ich vermute einfach, dass sie nicht möchte, das alles nochmal zu erzählen und in Gedanken einfach alles nochmal zu durchleben. Ich hatte auch den Eindruck, dass es für sie schon schwer genug war, mir das zu erzählen. Und wenn sie es dann nochmal wieder hochholen muss und muss das einem Therapeuten erzählen, dass sie das dann überhaupt nicht verkraftet. Das kann man natürlich verstehen. Und diese Bedenken teilt natürlich auch jeder erfahrene Therapeut. Und jeder erfahrene Therapeut wird auch sehr vorsichtig damit umgehen. Vielleicht muss man gar nicht im Detail gleich alles erzählen. Ja, Domian, ich weiß das. Ich habe selber mal eine Therapie gemacht, wegen anderen Sachen aus meiner Jugend, weil ich früher sehr aggressiv war als Jugendlicher. Und ich weiß, wie das ist, eine Therapie zu machen. Letztendlich kannst du sie natürlich nicht dahin drängen, das kann man nicht. Aber du kannst, wenn du sogar selbst eigene Erfahrung hast, kannst du ihr das ja einfach mal doch noch immer wieder freundlich nahelegen, dass das wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg wäre. Dass sie sich doch da mal rantraut. Sie kann das ja zu jeder Zeit abbrechen, wenn ihr das zu unangenehm wird. Aber offensichtlich möchte sie ja auch etwas ändern für sich und auch für euer Eheleben. Und das scheint dann ja doch der einzige Weg zu sein, wenn man das alleine nicht schafft. Und die wenigsten schaffen das alleine. Ja. Ich würde dich gerne von meiner Psychologin noch ein bisschen beraten lassen. Vielleicht, dass sie dir noch so ein paar Therapieformen erzählt, die man da angehen könnte, und vielleicht hat sie auch noch einen Tipp, wie du dich deiner Frau gegenüber verhalten solltest. Ich finde, dass du das schon sehr einfühlsam machst und du bist ja da sehr, sehr mitfühlend. Das ist ja schon mal das Allerwichtigste. Sie hat es dir ja auch erzählt. Ja, weil ich auch respektiere, wenn du sagst, nein. Genau. Das ist das ganz Wichtige, was ich von Hause aus mitbekommen habe. Ich habe damals von Hause aus gelernt, gerade was das Sex angeht, die Bedürfnisse der Frau zu respektieren und darauf zu achten. Und daher, wie gesagt, habe ich das von Hause aus da an so Dinge sehr ruhig und einfühlsam dran zu gehen. So, das ist auch alles sehr richtig. Jetzt rufen wir dich gleich zurück und vielleicht ist der weitere richtige Weg, sie doch noch weiter so ein bisschen vorsichtig, vielleicht vertraut zu machen mit der Möglichkeit, doch sich mal beraten zu lassen. Vielleicht ist es auch erstmal nur ein Beratungsgespräch und dann doch irgendwann in eine Therapie zu gehen. Aber das, was passiert, wenn das von außen eine Hilfestellung geleistet wird, ich glaube, das ist das Allerbeste, was man tun kann. Ja? Gut, Dennis, dann legst du auf und wirst von der Sabine, das ist meine Psychologin, heute Nacht zurückgerufen. Alles klar. Alles Gute, dir und deiner Familie. Danke, Domian. Gerne, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 um 1.32 Uhr und ich bin verbunden mit Patrick und Patrick ist 26. Guten Morgen, Patrick. Hi Jürgen, schön da zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Gut gerechnet. Ja, bei mir ist folgendes Problem. Ich bin heute, also eigentlich vielmehr gestern, verlassen worden von meiner Freundin. Oje, oje, nach wie vielen Jahren? Keine Jahre leider, nur ein paar Monate. Also seit letztem Jahr im Juni ungefähr war das. Knappes Jahr. Ja, das Problem war, ich hatte vorher eine Beziehung, die ist dann in die Brüche gegangen. Dann habe ich sie relativ schnell getroffen. Wir kannten uns schon so locker hier aus der Stadt, aus der ich komme, so ein bisschen vom Sehen und von verschiedenen Freunden. Mhm. Dann war es eine lockere Sommerromanze und dann ist das auch relativ schnell umgeschlagen. Also sind dann ziemlich schnell zusammengezogen. Und ja, waren halt auch ziemlich glücklich eigentlich ziemlich lange in dem Zeitraum. Problem, was sich dann ergeben hat, ist, dass ich dann auch immer mehr erfahren habe, dass sie eigentlich auch viele Probleme mit sich rumträgt. Sie hat also zum Beispiel ein Schuldenproblem, was sie hatte, was immer noch hat, was immer noch besteht. Wie viele Schulden hat sie? Ja, sind schon ein paar tausend Euro. Also ich sag mal, das ist jetzt nicht unbezahlbar in der Lebenszeit, aber es erfordert schon Disziplin. Und ich sag mal, die Schwierigkeit ist auch, dass sie eben noch mehrere Probleme hat. Auch gesundheitlich ist sie belastet. Also sie hat auch verschiedene Krankheiten. Was denn? Zwar auch keine lebensbedrohlichen Sachen, aber sowas wie Allergien und sowas, die sie auch sehr mitnehmen. Ja, und halt irgendwie auch eine schwierige Situation einfach, dass es so kommt irgendwie. Das ist halt das Problem gewesen und ich habe mich dann in der Pflicht gesehen, so, dass ich dann ihr helfen wollte, sag ich mal. Hab dann versucht, die ganzen Sachen zu regeln, zu managen und im Endeffekt bin ich da, glaube ich, Opfer meiner eigenen Güte geworden. Hast du ihr auch Geld gegeben? Ja, das habe ich auch gemacht. Also, wie viel? Das Problem... Ja, ich glaube, es waren schon ein paar hundert Euro insgesamt. Das hat sich jetzt nicht mehr auf direkte Finanzhilfe, sag ich mal, beschränkt, sondern auch so Klamotten halt wie Mietzahlungen, dass ich dann Sachen aber nochmal Essen gekauft habe, wie auch immer. Was ich eigentlich auch gerne gemacht habe. Nur ist das dann immer mehr auch zu einem Streitpunkt in der Beziehung geworden, weil sie halt auch ein bisschen, vielleicht auch aufgrund irgendwie mangelnder Erfahrung, mangelnder Erziehung vielleicht auch eher ein bisschen salopper ist bei vielen Sachen. Also sprich auch Termine nicht so wahrnimmt unter Umständen, wie sein sollte, so wie ich das zumindest für mich wahrnehmen würde. Achso, hat dann halt auch immer sehr getriezt dazu, dass sie das dann auch so macht. Achso, dann warst du der gestrenge Aufpasser, der alles kontrolliert hat. Ja, richtig. Ich war jetzt der gestrenge Aufpasser, sage ich mal einerseits. Andererseits natürlich wollte ich dann auch der gute Freund sein. Und natürlich. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und heute ist es dann geendet, beziehungsweise jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche hat dann das Schicksal seinen Höhepunkt erreicht. Sie hat dann, nachdem wir halt permanent immer vor allem, wenn wir irgendwie feiern waren, was getrunken hatten, dann kam das meistens raus, es platzt dann immer raus aus mir und aus ihr teilweise dann auch, dass man sich dann beschimpft hat. Oder nicht beschimpft, aber zum Beispiel... Was hast du ihr denn vorgeworfen? Du kriegst dein Leben nicht in den Griff? ja, dass sie sich nicht bemüht, dass ich ja mit ihr zusammengezogen bin und auch von ihr abhängig bin in gewisser Weise, dass sie halt auch dafür sorgen muss, dass sie auch die Miete, sag ich mal, fließt. Ich bin halt Student, sag ich mal. Und sie auch? Zwar, nee, sie nicht. Sie war, hatte eine Schule besucht, hat das dann abgebrochen, hatte sich dann einen Job besorgt. Und ja, es ist dann auch alles nicht so gut geändert irgendwie mit dem Job jetzt vor kurzem. Und parallel dazu ist das dann auch so passiert, dass sie ihre beste Freundin wieder getroffen hat. Ich hatte sie ein halbes Jahr, sag ich mal, nicht gesehen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass plötzlich in ihr der Wunsch nach Freiheit erwacht ist irgendwie wieder. Bei ihr? Ja, richtig, genau. Bei ihr. Dann durch ihre Freundin dann wieder animiert wurde. Ja, und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Dann kam das irgendwie so immer mehr, dass sie jeden Tag halt was mit ihr machen wollte und ich dann mich aber gesträubt hatte, weil das natürlich auch irgendwie komisch ist, wenn man so plötzlich ersetzt wird. Man sieht, dass man immer irgendwas macht und fühlt sich dann auch ausgetauscht und ersetzt und ist dann enttäuscht. Hat sie denn, nur mal Zwischenfrage, was hat sie gearbeitet? Verkäuferin war das. Verkäuferin. Hat sie denn dann zu eurer Miete dann durchaus dann auch alles beigesteuert oder musstest du es jeden Mal... hat sie dann gemacht, das war halt für diese Übergangsfristen. Sie hat halt dann ihre Schule damals abgebrochen und das war dann halt das Problem, dass dann sie nicht darüber nachgedacht hat, dass dann natürlich entsprechende Fördermaßnahmen nicht mehr fließen und ich musste dann dafür in die Bresche springen, sag ich mal zum Beispiel. Was studierst du eigentlich? Ich bin Sozialwissenschaftler in der Ausbildung. Ja. Ja, das ist auch das Problem, dass ich jetzt kurz vorm Diplom stehe und jetzt auch ziemlich viele Prüfungen habe, plus Diplomarbeit noch. Und wann? Ja. Du sagst, im Juni fing es an. Am Anfang war es gut, verliebt, war das Übliche. Ja. Wann? Nach wie vielen Monaten oder ab welchem Monat, wenn du es jetzt im Nachhinein eine Revue passieren lässt, ist es so gekippt von der Stimmung? Ja, ich sag mal, vom Januar aus, sag ich mal, da war es dann immer sporadisch. Also wenn man dann betrunken war, dass dann immer dieser Frust rausbrach gegenseitig, das war halt das Problem, dass das dann irgendwie sich diese Vorwürfe für sich genährt haben und dass auch mal eine Schwierigkeit bestand, zu reden darüber. Ja. Jetzt hat sie dich verlassen. Ja, sie hat mich jetzt verlassen. Mit der Begründung? Ja, das wollte ich dir gleich erklären jetzt noch eben. Das ist so passiert, dass sie eben ihre Freundin wieder getroffen hatte. Dann hieß das, ich will jetzt was mit ihr machen, ich brauche ein bisschen Freizeit, will das mit ihr machen. Am Samstag war es dann so, dass wir dann einem getrennten, also Männer- und Frauenabend eigentlich dann aufraffen sollten, weil sie das unbedingt wollte, mit ihrer besten Freundin auf die Rolle und braucht sie, hat sie dann gesagt. Ja, und dann, bevor wir dann losgezogen sind, da waren wir noch zusammen hier, ich mit einem Kumpel und sie mit ihrer Freundin, hieß es dann so, dass sie plötzlich sagt, ja, und kommt aber bloß nicht dahin, wo ich bin und verfolgt uns nicht und sowas, fand ich schon alles sehr komisch. Weil kann man aber auch so ja, witzig sagen. Ja, kann ja mal passieren, sag ich mal, vor allem die Stadt ist nicht so groß, dass man eben, wenn die Kumpels einen überstimmen, dass ich nicht woanders hingehe. Ja, im Endeffekt war es dann so, die waren weg, wir sind dann auch weg gewesen, ich und meine Kumpels und ja, dann kam schon so Reibereien per SMS am Ende. Sie ist dann nach Hause gekommen morgens, irgendwann, als ich auch nach Hause gekommen bin. Ich fand das halt schon blöd, weil sie dann eben mir so abweisend wieder entgegengekommen ist. Ja, und dann nahm das Schicksal dann eigentlich seinen Lauf. Dann ist das so gewesen, dass ich dann halt gemerkt habe, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas war nicht richtig. War dann auch sauer auf ihre Freundin, wo ich auch so dachte irgendwie, die kommt jetzt plötzlich wieder nach einem Jahr. Ich dachte zuerst, das wäre so meine Eifersucht. Okay, aber was war denn da passiert? Wieso, sie kommt morgens nach Hause und du sagst, irgendwas stimmt da nicht? Ich habe dann die Tage jetzt beobachtet, sie war dann gestern zum Beispiel auch zu Hause, hatte dann ihr Handy neben mir liegen auf der Couch, hat die ganze Zeit geheim geschrieben, sag ich mal, so ein bisschen weggedreht, was sie sonst auch nie gemacht hatte. Lass mich raten, sie hat jemanden kennengelernt. Ja, da komme ich jetzt auch noch drauf gleich. Ja, nee, sag mal, ist sie ein Komprimierter? Ist da jemand Neues aufgetaucht? Ja, das ist es im Endeffekt gewesen. Und zwar war das dann so, dass auf diesen, ich weiß nicht, ob du die iPhones kennst, die alten, die zeigen ja immer an, was für ein Text geschrieben ist, wenn man eine SMS bekommt. Da habe ich das Leuchten gesehen von ihrer Freundin und da stand dann Männernamen und bei, sag ich mal, will ich jetzt nicht nennen unbedingt. Okay, es ist also jemand, es ist Fragezeichen. Wie? Hast du gefragt, bitte? Was stand da? Da stand also der Name von dem Typen und davor stand halt, ob sie irgendwie, da stand die Frage bei diesem Typen, Fragezeichen, sag ich mal. Okay, ich habe dann gefragt, wer ist das denn und so und wie auch immer. Ich habe dann herausgefunden, dass sie sagte, das wäre ein Bekannter von dem Freund ihrer besten Freundin und da wäre gar nichts und sonst was. Ja, und im Endeffekt ist es heute Morgen dazu gekommen, dass ich dann, Schande über mich selbst, als ich mir da diese ganzen Puzzlestücke zusammengesetzt habe, habe ihre SMS dann mal komplett kontrolliert. Okay, wir packen das jetzt mal zusammen. Wir fassen zusammen. Da ist definitiv ein neuer Typ. Und ja, das ist wohl ein Ex-Freund von ihr, den sie da wieder getroffen hat, der wohl über ihre beste Freundin da aufgetaucht ist. Mit dem hat sie auf dem Bett gelegen und rumgeknutscht. Und das war halt in dieser SMS. Okay, und wegen dieses Mannes hat sie dich jetzt auch verlassen? Nee, so war das nicht. Sie hat mich jetzt halt verlassen aus dem Grunde, weil ich eben sie damit konfrontiert habe, dass ich das gelesen habe. Weil er hat ihr dann geschrieben, dass er sie nicht küssen konnte, dass das eben so war, dass er das ganz toll fand und Kribbeln im Bauch hat und sie das auf sich zukommen lassen will. Sie hat dich verlassen, weil du das gelesen hast? Weil ich das gelesen habe und sie dann angerufen habe. Ja, okay. Aber weißt du, das ist dann auch ein vorgeschobener Grund. Dann ist die Sache, dann hat sie einen Aufhänger gesucht, um zu gehen. Deshalb, ja, deshalb verlässt man keinen. Wenn man eigentlich nur eng gebunden ist, dann ist man sauer und ist vielleicht... Ja, mich hat das halt auch so wurde mega enttäuscht, also, als ich das gelesen habe. Ich weiß, dass das eigentlich auch scheiße war. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, als ich es aufgemacht habe und dachte mir, was machst du eigentlich? Ja, klar. Und dachte, aber du hast mir jetzt ihr eigentlich schon sehr ausführlich die Geschichte erklärt, die schon auch, so wie du sie erklärt hast, dazu verurteilt war, dass sie kaputt geht. Ja, leider. Weil du das sie, ist halt das Schlimme, dass ich das jetzt erkenne. Wir haben es alle gesagt irgendwie. Weil du sie zu sehr kontrolliert hast und vereinnahmt hast. Du wolltest sie erziehen. Das ist richtig. Du hast es gut gemeint, aber letztendlich hast du sie damit völlig überrollt und ihr die Luft zum Atmen genommen und das geht nicht. Das ist richtig. Ja, und jetzt sitze ich halt hier in der leeren Wohnung und grübel so nach irgendwie. Und traurig? Ja, richtig. Also sehr traurig? Ja, richtig traurig. Ja. Das heißt, du liebst sie noch? Ja, also wie wahnsinnig irgendwie, sag ich mal. Das Problem ist halt, wie gesagt, auch trotz der Sachen, es tut mir alles irgendwie wahnsinnig leid einerseits. Ich bin natürlich auch ein bisschen noch sauer und enttäuscht. Andererseits, ja, wie soll ich das sagen? Also, das ist halt jetzt die Ungewissheit. Ich sitze jetzt hier alleine, weiß nicht, was jetzt ist, wie das wird, was kommt. Mhm. Hab die Prüfung vor mir, das ist natürlich auch eine Sache, die wichtig ist. Ja, das ist wirklich wichtig. Das ist jemand bei Dame den Rücken stärkt, sag ich mal. Andererseits, klar. Wem ist die Rücken stärken? Nee, dass da keiner mehr ist, der mir jetzt den Rücken stärkt. Ja, aber sie hat dir ja eh nicht viele Rücken gestärkt. Du hast ihr den Rücken gestärkt. Ja, das ist richtig. Im Endeffekt stimmt das schon. Also, ja, also jetzt ist, finde ich, bei allem Verständnis für Liebeskummer, musst du jetzt wirklich diszipliniert dein Examen vor Augen haben. Deine Prüfung vor Augen haben. Ja, das hat mir ein Freund vorhin auch schon gesagt. Gibt's gar nicht zu diskutieren. Das ist jetzt Priorität. Du kannst hinterher kannst du heulen und machen, was du willst, aber das Ding musst du jetzt durchziehen. Ich glaube sowieso, nochmal, ich sag's nochmal, wie du mir das erzählt hast, dass das keine Perspektive gehabt hätte. Dass da zwei Leute zusammen waren, die eigentlich nicht zusammengepasst haben. Ja, das Schlimme ist, sag ich mal, auf dieser Ebene von Verantwortungsbewusstsein und sowas, das hat wirklich nicht gepasst. Da waren wir wie Feuer und Wasser, auch mit der Ordnung, sag ich mal. Ich bin nicht ordentlich, aber sie ist noch unordentlich und das hat dann auch immer zu Spannung geführt. Ja. Das heißt, aber jetzt menschlich war das halt die Erfüllung, sag ich mal, weil ich noch nie eine Freundin hatte, die halt so menschlich zu mir gepasst hat. Mhm. Aber das ist halt, du glaubst, dass es definitiv ist? Ja, ich hoffe es natürlich nicht. Nee, man hofft es nie, aber es war schon genug, ne? Aber es war eine klare Ansage von ihr. Ja, sie hat gesagt, für sie ist das Thema durch, dass ich das eben gemacht habe, ist ein Vertrauensbruch. Andererseits schätze ich mal, ich weiß nicht, inwiefern sie jetzt auch da, jetzt, sie hat geschrieben, dass sie mich noch liebt heute Mittag, dass das aber für sie durch ist im Endeffekt, weil, naja, ich weiß auch nicht, wie das da auch aussieht, ob jetzt dieser andere Typ da, sag ich mal, jetzt auch was Ernstes ist oder ob das nur so ist, um Ich würde mich an der Stelle erstmal zurückhalten. Die weiß ja, was mit dir los ist. Ja. Zurückhaltung ist in dem Fall so sehr klug, weil du andere Dinge hast im Moment, auf die du dich konzentrieren musst. Das ist richtig. Und dann wird die Zeit, die nächsten Wochen und Monate, es schon bringen, wie es weitergeht. Ich glaube, dass es also letztendlich gut ist, dass ihr getrennt seid. Das sage ich aufgrund der wenigen Minuten, die du mir erzählt hast, Patrick. Mhm. Weil ich habe es einfach im Gefühl, dass ihr nicht perspektivisch langfristig nicht zusammenpassen würdet. Ja, das ist das Schlimme, wo ich mich so getäuscht habe, wo ich das wirklich mal dachte. So. Ja, klar. Ich hatte vorher längere Beziehungen, wo ich dachte, das passte aber so gar nicht im Endeffekt. Und jetzt, naja. So, jetzt sage ich zu dir, halt durch. Ich versuche. Und hau in Sachen Studium rein, dass du das alles gut schaffst. Ja. Herr Sozialwissenschaftler. Hoffentlich bald. Alles Gute, toi, toi, toi. Dankeschön. Gerne. Danke fürs Frühstellen. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war Patrick und hier ist Michael. Michael ist 38. Hallo Michael. Grüß dich, Domian. Hallo Michael, was ist dein Thema? Ja, ich habe am 18. April meine Mutter tot aufgefunden. Am 18. April, also gerade eben. Ja, an diesem Tag wäre sie 71 geworden. Wo hast du sie gefunden? In ihrer Wohnung. Also ich wollte, also auf ihrem Geburtstag bin ich stets immer da zum Essen, ein paar Blümchen überreichen, Geschenk. Mhm. Ja, habe die Tür aufgeschlossen von ihrer Wohnung und ja, da lag sie dann direkt im Flur. Da war sie schon verstorben. Ja, wir hatten letzten Kontakt am 16. April gegen 16 Uhr. Mhm. Und da war alles noch okay. Und im Nachhinein wird sie wohl späten Nachmittag, frühen Abend am 16. April verstorben sein. Achso, dann lag sie schon zwei Tage tot in der Wohnung. Und das ist kein schöner Einblick, wenn du die Tür aufmachst und siehst dann die Beine. Die haben ja auch dann eine Verfärbung schon. Also die Mutter wohnt alleine. Dein Vater ist schon tot? Der ist 1993 verstorben. Ja. Bist du Einzelkind? Nee, mein Bruder gibt es noch, der ist 6 Jahre älter. Ja. Wohnst du in der Nähe von deiner Mutter? Ja, ich wohne in Bochum, sie hat in Witten gewohnt, also ein Katzensprung. Ja, das ist ein Katzensprung. Ja. Und das Verhältnis war? Das war sehr gut. Also wir haben 2-3 Mal die Woche telefoniert und ich bin auch einmal die Woche mindestens vorbeigefahren, mhm. Hallo zu sagen, weil sie war ja, letzten Jahr hat sie sehr zurückgezogen gelebt, also mhm. war eigentlich nur noch vorwiegend für mich da, für meine Freundin und ja, auch für meinen Bruder. Hatte sie eine Erkrankung? Nee. Nein. Meine Mutter war 10 Jahre lang nicht beim Arzt, hat zwar schon mal hier und da über geklagt, ja, Herzschmerz und so ein bisschen Kreislauf, aber ist nie zum Arzt gegangen. Hm. Wie erklärst du dir das, dass sie nie gegangen ist? So innerlich hatte sie wohl Angst vor irgendwelchen Feststellungen, denke ich mal. Ja. Dass sie irgendwas hat. Hm. Sie hat irgendwann mal gesagt, sie hat in der linken Brust so Knoten drin und da ist sie auch nie zum Arzt gegangen für. Hm. Das lässt man so, wie es ist. So, meine Mutter war 71, so nach dem, ja, ich sag mal, alten Stil. Ja. Wenn es nicht wehtut, dann gehst du auch nicht zum Arzt. Ja, ja. Und man will es gar nicht hören, was der Arzt vielleicht Böses sagen könnte. Genau. Sag mal, ich stelle mir das gerade vor, ich mache die Tür auf und sehe meine Mutter tot da vor mir im Flur liegen. Was macht man denn in einem solchen Schockmoment? Du stehst da, du fasst sie an, du redest, versuchst noch, was sehr schwachsinnig ist, in dem Augenblick sie wach zu rütteln. Du warst alleine? Ich war alleine, komplett alleine. Dann bin ich erstmal ins Wohnzimmer, hab da, ja, sehr bitterlich geweint und habe erstmal meinen Bruder angerufen. Da war dir klar, dass sie tot ist schon? Ja, ja. Mhm. Ja, sag mal so, der ganze Körper war blau. Mhm. Hatte sie die Augen geöffnet? Nein, geschlossen. Mhm. Also sie wurde nicht obduziert, kann man am Körperbild erkennen, dass die Halsschlagader geplatzt ist. Ach so. Also es war ein Sekundentod. Das, was sie sich immer gewünscht hat. Sie hat immer gesagt, im Schlaf möchte ich entweder einschlafen für immer oder einfach umkippen. Also einen ganz gnädigen Tod hat sie gehabt. Ja, also das Schlimme ist noch, sie war ja noch quietschfidel gewesen und uns am Samstagabend, das kann ich erkennen dadurch, dass die Fernsehzeitung auf Samstag noch stand, hat sie sich noch ein Schnittchen gemacht, hat sich einen Tee gekocht in der Küche, muss aus der Küche rausgegangen sein. In dem Augenblick muss die Hauptschlagader geplatzt sein, einfach umgekippt auf den Boden. Also die Polizei sagt mir ganz klar, als sie schon auf dem Boden aufgeschlagen ist, war sie schon tot. Mhm. Also es war für sie das ein schöner Tod. Für sie war es ein schöner Tod, wirklich. Ja, wirklich. Für die ist es natürlich, für euch, für die Söhne und die Angehörigen, Schock und grauenhaft. Du hast dann im Wohnzimmer gesessen, hast geweint, dann hast du deinen Bruder angerufen und dann? Der hat es dann auch nicht verstanden. Den habe ich dann erstmal gefragt, was ich machen muss. Mhm. Und der sagt, ja, ruf die Feuerwehr. Habe ich die Feuerwehr angerufen? Ja, der gute Feuerwehrmann am Telefon, der war auch ein bisschen perplex. Ja, da müssen Sie den Hausarzt anrufen. Also meine Mutter war 10 Jahre lang nicht beim Hausarzt. Mhm. Ja, dann war er auch ein bisschen perplex. Ja, ich guck mal, was ich für Sie tun kann. Mhm. Ich melde mich nochmal oder ich schau mal. Ach, das gibt's doch gar nicht. Und dann saß ich da eine Viertelstunde, hab erstmal die Schwester angerufen, die ist ein Jahr jünger, die ist 70. Habt ihr das gesagt? Ja, und in dem Augenblick kam auch schon die Rettungs. Das ist aber eine komische Reaktion, wenn man die Notrufnummer anruft, dann sagt der, dann rufen Sie einen Hausarzt an. Ja. Zumindest hier in Witten. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Also ich war auch ein bisschen irritiert. Also so, und dann kamen die aber. Rettungsassistenten kamen erstmal, sie konnten nichts machen, war mir auch klar. Mhm. Dann muss aber auch der Rettungsarzt kommen. Der Wittener war schon im Einsatz, also musste der aus Hatting geholt werden. Mhm. Verging also auch nochmal 20 Minuten. Mhm. Der hat dann natürlich. Das ist ja alles grauenhafte Zeit, während man da in der Wohnung sitzt und. 2,5 Stunden hat die ganze Aktion gedauert, weil dann muss auch die Kriminalpolizei benachrichtigt werden. Mhm. Die kam wiederum aus Bochum. Mhm. Braucht auch 1/2 Stunde, bis die angerückt sind. War denn inzwischen dein Bruder Vincent auch da? Nein, mein Bruder lebt in Nähe von Bremen. Ach so. Der das arbeitet heißt, in Walsrode, lebt in Bremen. Du alleine hast da gesessen und hast alles über dich ergehen lassen, was dann da passiert ist. Wann ist denn dann deine Mutter endlich abtransportiert worden? So gegen 16, also 13 Uhr habe ich sie gefunden, 16 Uhr um den Dreh. Dann direkt von einem Bestattungsunternehmer wahrscheinlich? Ja, die mit der Polizei zusammenarbeitet, weil dann wird sie erstmal beschlagnahmt, die Leiche. Das ist so üblich. Jetzt ist zwar gerade mal ein paar Wochen her, 18. April sagst du, ist es passiert. Wie geht's dir denn heute? Ich funktioniere einfach. Griffen habe ich noch nicht. Mhm. Ich war heute noch am Grab gewesen, weil sie erst am Freitag beerdigt wurde. Wie war denn die Beerdigung? Ja, sie wollte ohne Pastor beerdigt werden, obwohl sie katholisch war. Sie hat eine sehr gute Rednerin gehabt, die sehr einfühlsam war. Mhm. Ja. Ist sie verbrannt worden? Sie ist eingeäschert worden. Das war ihr Wunsch. Eigentlich war ihr Wunsch gewesen, komplett anonym. Nur in Witten geht komplett anonym nicht. Die wird dann in irgendeine andere Stadt umliegend, Dortmund, Bochum, irgendwo beerdigt. Und das kann ich nicht. Ich brauche einen Punkt, wo ich hingehen kann. Ja, das entscheide du auch nach deinem Gutdünken, wie du es möchtest. Mhm. Das finde ich auch, eigentlich müssen das immer die Hinterbliebenen entscheiden, weil die... Für dich ist das ja wichtig, einen Ort der Trauer vielleicht zu haben, wo du hingehen kannst und mal ein paar Blumen hinlegst oder sowas. Oh ja. Das kann ich mir vorstellen, dass man das gar nicht realisiert, dass man irgendwie noch im Schock ist und ja, das ist so. Die Phasen der Trauer werden, die schlimmen Phasen werden dann erst, wenn man kapiert, die Mutter ist nicht mehr da, dann später kommen. Zum Beispiel mit der Wohnung. Du musst dich jetzt auch um die Auflösung der Wohnung kümmern. Das habe ich schon gemacht. Also da die ist schon fast so gut wie leer. Aber das stelle ich mir auch sehr, sehr, sehr traurig vor. Ja, das habe ich alleine in Ruhe gemacht. Weil mein Bruder ist so ein hektischer Mensch, der ist, also, ich will nicht sagen gefühlskalt, er zeigt gar nichts, gar keine Reaktion. Mhm. Und er macht alles in Hektik. Und das habe ich dann alleine gemacht. Wie hast du das denn gemacht? Du, im Laufe eines Lebens sammeln sich ja ganz viele Dinge, ganz viele Gegenstände, Kleidungsstücke, alles mögliche an. Was hast du mit den Dingen getan? Also viel habe ich jetzt in Kartons in meiner Garage stehen. Mhm. Teile der Wohnungseinrichtung habe ich bei einem Freund in seiner Halle untergebracht erstmal. Mhm. Und so Kleidungsstücke, das habe ich schon entsorgt. Mhm. Meine Mutter hat aber auch schon jahrelang aussortiert. Also die hat nicht gehortet, die hat schon gesagt, ihr sollt keinen Stress haben, wenn ich mal nicht mehr bin. Also meine Mutter war sehr fürsorglich, eine sehr sparsame Frau. Mhm. Und die hat auch gesagt von vornherein, ich will so billig wie möglich beerdigt werden. Mhm. Ja. So war sie halt. Was ist das schönste Erinnerungsstück, was du von ihr hast? Das schönste Erinnerungsstück? Ihren Ehering. Den Ehering? Hm. Ja. Den hab ich. Was machst du mit dem? Ich weiß es noch nicht. Habe ich noch keinen Plan von. Mhm. Also im Augenblick bin ich ziemlich orientierungslos. Ich bin auch nachts ruhelos. Mhm. Du bist auch berufstätig? Ja, ich bin selbstständiger Buchhalter und ja. Das heißt, selbstständig, da... Also im Augenblick, meine Mandanten halten die Füße still. Die haben Verständnis dafür, dass die Arbeiten nicht so im Augenblick kontinuierlich abgearbeitet werden. Schaffst du gar nicht. Nee, also schleppend, sehr schleppend. Mhm. Und du kannst nachts nicht schlafen? Ja. Also, du hast es ja gerade auch ein paar Mal gesagt, es ist natürlich für dich fürchterlich, dass deine Mutter nicht mehr da ist und auch nie wiederkommt. Leider. Aber wenn man sich jetzt in sie hineinversetzt, ist es ja eigentlich perfekt gelaufen. Ja. Sie hat keine Schmerzen gehabt. Sie ist innerhalb von Sekunden war sie tot. Ja. Keine Leidenszeit. Sicher hätten wir ihr noch 10, 20 Jahre gegönnt. Aber ja, sie hatte auch noch Pläne gehabt. Sie wollte ja noch mit mir ein Haus kaufen. Mhm. Mit einer kleinen Wohnung für sie drin. Mhm. Damit sie später weiß, wo ich verbleibe. Und dann brauche ich sie nicht mehr alleine leben. Auch gerne meine Freundin als Schwiegertochter gesehen. Mhm. Ja. Diese Pläne gab es alles. Und das ist jetzt alles passé? Das passé, ist, ja. Hm. Ja. Bemerkst du, dass dich das so ein bisschen trösten kann, dass sie so einen schönen Tod hatte? Jetzt im Nachhinein, ja. Ja, das natürlich. Das war immer ihr Wunsch. Es war immer ihr Wunsch gewesen. Genau. Das ist das Einzige, was das Schöne, suspekt zwar, aber so Schöne an der Sache ist. Hm. Hast du während der Beerdigung geweint? Ja. Oh ja. Ja. Zwar im Grab nicht mehr, aber in der Trauerhalle schon. Mhm. Ja. Hast du den Menschen, Michael, neben deinem Bruder, mit denen du sprechen kannst, darüber? Mein Bruder, in dem brauche ich mich nicht darüber unterhalten. Das geht nicht? Der ist kalt wie ein Kühlschrank. Ach. Man muss auch sagen, mein Bruder ist ein Hochintelligenten, Doktor der Chemie. Mhm. Ich weiß nicht, ob er das nicht mitbekommen hat oder das einfach so blockt für sich. Mhm. Das kann ich nicht einschätzen. Ja, vielleicht kann er auch nicht aus sich heraus. Kann ja auch sein. Ja. Also mit dem kannst du gar nicht anrufen und dass ihr zusammen über deine Mutter sprecht. Nö. Das geht nicht. Mit wem kannst du über deine Mutter sprechen? Einzige mit meiner Freundin. Mhm. Das ist die einzige. Meiner Tante brauche ich nicht ankommen, der geht's eh selber nicht gut. Die 70-Jährige. Ja, genau. Mhm. Die brauche ich damit nicht belasten. Zumal ihr Mann auch erst im September verstorben ist und mein Cousin ist im Augenblick eine Psychiatrie, deswegen. Also da brauche ich auch nicht. Bleibt die Freundin. Ja. Michael, das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das tut mir wirklich sehr leid und den Anblick, ich glaube, da ist uns gerade alle ein Stich durchs Herz gegangen, wenn man sich das vorstellt. Du kommst da rein und die Mutter liegt auf dem Boden und ist tot. Ja, das auf dem Geburtstag. Bitte? Und das auf ihrem Geburtstag. Auf ihrem Geburtstag. Ja. Hm. Naja, genau. Ich würde vorschlagen, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, wenn wir beide uns hier verabschiedet haben. Gerne. Dann kannst du noch ein paar Worte mit Sabine sprechen, meiner Psychologin. Gerne. Wünsche dir alles Gute, von Herzen viel Kraft für die Trauerzeit jetzt. Danke vielmals. Ich wünsche noch eine angenehme Nacht. Dankeschön, Michael. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Thomas, der ist 41. Hallo Thomas. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas. Dein Thema. Mein Thema ist, meine Frau hat mich am Sonntagabend um 20 Uhr verlassen. Am Sonntag? Ja. Ich bin mit den Firmen schon am Ende. Entschuldige bitte, ich habe nicht ganz... Nach 20 Jahren? Nein, nicht nach 20 Jahren. Ich sag, die hat mich abends um 20 Uhr hat sie mich verlassen. Ich bin mit den Nerven am Ende. Ja. Und es geht ursprünglich eigentlich immer um die Kinder. Wie viele Kinder habt ihr? So leibliche, so ich habe vier leibliche Kinder, aber meine Frau hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Das sind meine also Stiefkinder. Also sechs Kinder sind da? Ja, nicht sechs Kinder, nur zwei leben mit dem Haushalt. Und das Schlimmste ist, der Sohn, den sie mit dem Haushalt gebracht hat, ist ADHS erkrankt. Hm. Stopp, ich habe jetzt nicht verstanden. Wie viele Kinder insgesamt waren bei euch? Ja, bei uns sind zwei, also Mädchen und Jungen. Und ihr habt aber vier Kinder gemeinsam? Nein, nicht vier gemeinsam. Ich habe vier Kinder mit einer anderen Frau zusammen. Ach so, verstehe. Ja, ist aus der ersten Ehe. Wie lange wart ihr denn zusammen? Wir sind seit Anfang Januar, also Januar 2008 zusammengekommen und haben auch seit dem August 2008 geheiratet. Hm. Warum hat sie dich verlassen? Ja, das war ein Disput am Sonntagabend. Wir waren auch bei meiner Mutter auf Muttertag. Mhm. Ja, und dann kam das wieder eine in der andere und wie soll ich sagen, der Sohn, der war am Wochenende auch wieder in Schwerte gewesen bei seinem Onkel und ja, und er kam wieder nach Hause, also nach meiner Mutter noch hin und er ist so protzig, er kommt rein, er ist 13 Jahre, er brüstet sich immer auf, er ist der King und er stellt sich immer im Mittelpunkt und das sind immer die Streitthemen, da bin ich aufgestanden. Ihr habt wegen des Kindes gestritten? Wegen dem Kind, wir haben kontinuierlich wegen dem Sohn Streit. Und und dann bin ich schon von meiner Mutter, also hab ich mich von meiner Mutter verabschiedet, bin dann nach Hause gegangen, meine Frau kam dann 10 Minuten, Viertelstunde später nach Hause. Mit dem Sohn? Mit dem Sohn und mit der Tochter, ja, und die Kinder gingen dann ins Kinderzimmer, meine Frau setzte sich ins Esszimmer rein, und habe ich nur gesagt, was jetzt hier los ist und ich mache das nicht mehr mit und ja, und dann habe ich nur drauf gesagt, ich meine, das gehört sich auch nicht von mir, aber wie gesagt, mir ist das rausgerutscht, sieh mal zu, dass du dein Kind erzogen kriegst, also deinen Sohn erzogen kriegst. Ja, und das war dann wohl der Rest. Das ist ja kein schöner Satz. Nee, ist kein schöner Satz, ist richtig. Ja. Und dann ist sie aufgesprungen, hat ihre zwei Kinder genommen, ein paar Sachen gepackt und ist auf und davon. Wo ist sie? Ja, ich habe es heute erfahren. Sie sitzt bei einem Kumpel von mir, mein bester Freund, da hat sie sich einquartiert. Aber die haben nichts miteinander? Weiß ich nicht. Ach so, das kann sein, dass da schon eine Weile was gelaufen ist? Ich vermute es. Ach du, nur ein Kumpel oder ein guter Freund? Ja, war mal ein sehr, sehr, sehr guter Kumpel von mir. Der hat mich auch mal aufgenommen. Da, der lebte mit einer ganz dumme Sache. Er war mal mit meiner Ex-Freundin zusammen. Und dann habe ich da auch mal eine Zeit lang bei denen gewohnt und dann haben die sich getrennt, die sind auch verheiratet, sind auch getrennt. Hast du denn mit dem Kumpel jetzt heute zum Beispiel schon telefonieren können? Ja, heute Mittag, da hatte ich mich beworben wegen einer Arbeit und da musste ich nur was unterschreiben, Formalitäten mussten unterschrieben werden. Da wurde heute noch vereinbart, dass sie um 2:30 kommt, sich ein paar Sachen aus der Wohnung holt, für sich und für die Kinder. Da habe ich gesagt, okay, habe ich gesagt, ich möchte aber gerne bitte dabei sein. Schrieb sie mir das, auf einmal ging das Telefon und dann habe ich nur ihren Namen gelesen, bin ich dran gegangen, und dann hat er mich angesprochen und hat zu mir dann gesagt, ich soll ja nicht denken, so wie es jetzt aussieht, aber da wäre nichts. Aber ich kann mir das nicht denken. Also mit dem hatte sie zweimal Kontakt gehabt und jetzt auf einmal ist er da. Hältst du denn für möglich, dass das jetzt so eine Kurzschlussreaktion von ihr ist oder nimmst du es sehr ernst, dass sie ganz weg will? Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie ganz weg will. Hat sie das so auch gesagt? Ja, sie hat gesagt, also sie hat nicht gesagt, sie hat nur gesagt, sie würde die Scheidung nicht einreichen, sondern wenn ich wollte, könnte ich sie einreichen, aber sie könnte mit mir und den Kindern nicht unter einem Dach leben. Oh, das ist hart. Und jetzt stehst du da. Jetzt stehst du da. Thomas, jetzt ist die Sendung gleich rum. Ja. Aber wir lassen dich nicht alleine. Hm. Wir werden dich gleich wieder anrufen. Ich bitte dich aufzulegen und zu warten. Wir melden uns gleich wieder. Okay, alles klar. Dankeschön. Gerne. Und tschüss, Thomas. Was du dazu an deine Sendung? Ich höre die nämlich gerne immer. Dankeschön, Thomas. Ganz bis gleich. Bitte. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Tobias Fritz. Ich bin ein bisschen durcheinander, weil Tobias heute die letzte Nacht hier bei uns gearbeitet hat. Und ich möchte mich sehr herzlich bei ihm bedanken. Das war eine tolle Zusammenarbeit. Morgen heißt unser Thema: Mein Leben ist in Gefahr. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir wieder da. Bis dahin. Tschüss.